herzlich willkommen zum Uncast Folge 174. Tja, die Woche ziemlich viel, ja, viele kleine Sachen. Thema erstmal etwas, was schon lange angefragt war. Und zwar geht's da um Miracast und die Alternativen dazu. Ja, und angefragt wurde das vom Silvio schon eine ganze Zeit lang. Bin jetzt erst dazu gekommen, das mal genauer zu vertiefen und sieh, das ist gar nicht so einfach gewesen. Ne? Unglaublich. Ja? Und es ist auch mehr oder minder nur rein oberflächlich, aber dazu komme ich dann gleich. Dann gibt's natürlich wieder noch jede Menge News. Da geht's vor allem natürlich um KitKat 4.4. Da gibt's einiges Neues. Und die Community war auch ziemlich aktiv diesmal. Und dann eine ganz besondere App der Woche. Da freue ich mich schon richtig drauf, die vorzustellen, ja. Und, naja, jetzt müssen wir ganz langsam anfangen, ja. Erstmal beim Thema Miracast, ja. Es gibt ja verschiedene Streaming-Dienste oder Modelle momentan, wie man am besten Multimedia-Inhalte von einem Gerät zum anderen bekommt. Und das hört sich sehr simpel an, soll das normalerweise auch sein, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja, so richtig perfekt hat es eigentlich noch keine Firma hinbekommen. Warum? Entweder ist es so, dass es kompatibel ist zu einer möglichen breiten Masse an Geräten, ja. Einige Hersteller sind da glücklicherweise ganz offen eingestellt. Dann ist aber meistens das Konzept ja für Normalanwender eher nicht zu durchschauen. Ja, das wäre zum Beispiel sowas wie DLNA. Ja, das funktioniert, das wird auch oft unterstützt, aber irgendwie will es keiner nutzen. Ja, vielleicht, weil es eben relativ kompliziert aufgebaut ist, ja. Das ist halt mehr als nur ein Knöpfchen drücken. Ja. Dann wiederum gibt's Lösungen, die sind halt herstellerbezogen und der Hersteller achtet da sogar manchmal drauf, dass möglichst nur seine Geräte kommunizieren können, damit eben der Hersteller seine Geräte verkauft. Man spekuliert dann zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Samsung TV hat, dann kauft er sich auch ein Samsung Gerät, das eben kompatibel ist mit dieser Übertragungsmöglichkeit, nur weil man das eben haben will. Offenbar ist es eben aber nicht so der Fall. Die Leute, die Kunden scheinen das immer noch nicht ganz so hoch einzuordnen. Dann gibt es diese Insellösungen, sag ich mal, ja, die funktionieren gut. Beispielsweise ist das der Chromecast, ja, oder das Chromecast, das kleine, der kleine Dongle. Das Problem ist nur wiederum, dass das herstellerbezogen ist. Zwar nicht auf jetzt die Produkte selbst, ja, vielleicht abgesehen mal von dem Chromecast-Dongle an sich, aber eigentlich ist es offen für die Hersteller, dass sie da drauf zugreifen können. Nur sowas dauert natürlich eben, auf die Beine zu stellen. Und die anderen Hardwarehersteller, Fernsehhersteller bzw. eben die Geräte, von denen gestreamt werden, die sind eben auch da relativ skeptisch. Nun gibt's jetzt speziell hier im Android-Bereich, ja, drei Sachen, die sind, wo, sagen wir mal, erwähnenswert sind. Neben DLNA, wie gesagt, da ist es eigentlich so, es funktioniert alles, ja, Apps gibt's genug, aber die Bedienung ist halt recht kompliziert. Wo es momentan auch wieder Probleme gibt, früher wurde das von vielen Herstellern unterstützt, mittlerweile ja, flaut die Unterstützung etwas ab von den Hardwareherstellern, weil eben die auf ihre eigenen Lösungen dann setzen. Aber die drei Hauptlösungen sind eben Miracast, Chromecast und AllShare. Zunächst mal Miracast ist hauptsächlich für Videoübertragung gedacht. Ja, immer noch wird die Audiounterstützung vermisst. Das heißt, ein reines Streaming von Audio geht so einfach nicht. Das dürfte für viele schon das Aus bedeuten, ja, weil eben das Medienstreaming halt oft auch mit Musik zusammenhängt. Und beispielsweise ist da eben die Sache, ich möchte hier an meiner Stereoanlage von meinem Handy aus die Musik streamen, ja, Und da ist dann nämlich eben schon das Problem. Wie verbinde ich die Teile wireless? Während das noch einigermaßen leicht zu lösen ist, zum Beispiel ein Bluetooth-Empfänger und dann über Bluetooth, die Musik ist zwar nicht qualitativ perfekt, aber das funktioniert zumindest, ja, geht's eben bei anderen Sachen schon eher rund, ja. Deswegen vielleicht auch Miracast die Spezifizierung auf Video, weil es da eben nicht ganz so einfach geht, ein Video über Bluetooth zu streamen, das geht so nicht, ja. Im Prinzip wäre das alles ganz einfach, nur die Geräte müssen sich halt untereinander verstehen. Ja, also ein Streaming über Wi-Fi wäre technisch gesehen überhaupt gar kein Problem, aber die Standards müssen eben stimmen. Miracast erlaubt eben vieles in Hochauflösung zu streamen, also 1080p beispielsweise, Full HD eben ist möglich, mit 5.1 Surround Sound, kein Problem, das ist eigentlich dann optimal für sowas, noch. Ja, andere Standards sind ja schon wieder im Kommen. Das Erfreuliche ist, dass Intel Vidi, ja, diese Treiber von für diese Intel-Lösung, ist auch wieder eine Lösung, die aber hauptsächlich momentan bei Laptops zum Einsatz kommt, um eben da Daten ans TV zu senden, sprich das, den Bildschirminhalt, ja, WiDi oder Vidi, ja, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Und die unterstützen seit 2012, seit Oktober 2012 eben auch das Senden an Miracast-Empfänger. Ja. Ein paar andere Hersteller ebenfalls, ja, Google Nexus 4 kann zum Beispiel Miracast ansprechen, LG Optimus G, Samsung Galaxy S3 und etliche Sony-Geräte, ja, also Android-Geräte. Und jetzt kommen wir leider zu dem anderen Extrem, nämlich man braucht ja auch irgendwo was, wo man das hinstreamt. Da ist eben LG momentan als einzige vertreten mit einigen wenigen TV-Geräten und Samsung-Geräte, aber auch nur wenige. Einige Philips-Fernsehgeräte 2013, ja. Und einige wenige Sony-Fangeräte, Fernsehgeräte, von einigen Modellreihen. Ja. Also nicht besonders viel Auswahl hat man da. Ja. Das heißt, man braucht eine Box, das heißt, eine kleine Set-Top-Box oder ein Teil, das eben empfängt, ja, und dann eben die Daten umwandeln an den Fernseher weitergibt, so dass man auch was sehen kann. Übrigens muss das Zielgerät ja nicht unbedingt ein TV-Gerät sein. Eigentlich könnte das auch ein anderes Gerät sein, beispielsweise eine Kommunikation zwischen Handy und Tablet. Ja, wäre da zum Beispiel bei einigen durchaus auch interessant. Ja. Aber ich denke mal, den meisten wird es eben daran gehen, wie kriegt man das auf den Fernseher. Ich sag's gleich, wer das als einziges Ziel hat, ja, und ja, vielleicht nicht gerade so hohe Ansprüche hat an den Bedienkomfort, das sollte einfach ein HDMI-Kabel an sein Handy anschließen, fertig, oder sein Tablet. Die meisten Geräte haben mittlerweile die Möglichkeit, über HDMI auszugeben, und dann erspart man sich jede Menge Stress und ja auch Geld. So ein HDMI-Kabel kostet nicht mehr die Welt, und dann sollte das normalerweise auch funktionieren. Die Lösung halt über Miracast ist natürlich sehr viel eleganter und auch, ja, sagen wir mal, komfortabler. Wenn man alles eingerichtet hat, ist alles wunderbar. Das Problem allerdings bei Miracast ist jetzt, dass selbst mit dem Gerät hier, das mit dem Nexus 4, das ich hier habe, ja, da ist nicht viel zu sehen. Wie kriege ich das jetzt hier verbunden mit dem Gerät? Und genau da ist nämlich jetzt wiederum eine Schwierigkeit. Beispielsweise gibt es den Netgear Push to TV Lite PTV 3000. Ja, mit dem kann man eben Miracast-Inhalte an das TV übersenden, ja, oder schicken. Ich kann aber hier im Nexus 4 noch nicht mal was sehen, so von wegen, ja, hier, dass ich sowas überhaupt drin habe wie Miracast, ja. Das ist offenbar erst dann sichtbar, wenn man auch die Empfängergeräte dazu hat im Wireless LAN. Und dann kann man eben mit denen interagieren und dort eben die Daten dann hinschicken. Ja. Also es ist schon ziemlich nervig, muss ich sagen. Also es ist, ich kann es verstehen, dass das irgendwie total an den Leuten vorbeigelaufen ist. Und das muss man sich mal vorstellen, das Nexus 4 ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Ja, ist ja nicht so, dass es gestern erst rausgekommen ist. Nexus 5 ist ja schon rausgekommen. Und das Samsung Galaxy S3 ist auch schon Ewigkeit auf dem Markt. Und das Optimus G ist auch schon relativ lange drauf. Xperia LT, VZ, ZL ebenfalls. Und was ist von Miracast in der Öffentlichkeit bekannt? Nix. Und genau das ist das Problem. Ja, es ist so im Hintergrund, dass es verschwindet. Ja? Und ich habe keine Möglichkeit hier, das Ganze zu testen, ja? Das Miracast. Deswegen bleibt es eine Theorie, eine theoretische Sache. Ja? So leid mir das tut. Ich finde die Miracast-Lösung eigentlich sehr, sehr gut, aber solange Google, und das sind die Haupt, Antreiber momentan bei Miracast, solange die das nicht weiter nach vorne pushen, ist die Sache eigentlich gegessen. Dass Google das nicht weiter vorpusht, das mag damit zusammenhängen, weil die eine andere Lösung haben, nämlich den Chromecast, oder das Chromecast, ein kleiner Dongle, ja, der wird in den HDMI-Slot des TVs gesteckt, in einem HDMI-Ausgang, muss allerdings nochmal an eine USB-Schnittstelle angeschlossen werden zur Stromversorgung, ja, einige TV-Geräte haben das, wenn nicht, kann das über ein externes Netzteil gemacht werden, das sollte also kein Problem sein. Und dann hat man etwas, was eben sehr viel mehr Komfort bietet, ja. Der Chromecast ist quasi am Fernseher angeschlossen, man weiß, was man zu tun hat, schaltet auf den entsprechenden HDMI-Anschluss. In der Software selbst, ja, beispielsweise, wenn man jetzt auf YouTube geht, auf die App, ja, wenn da ein Miracast eben vorhanden ist, dann kann man eine Funktion nutzen, die es eben in dieser YouTube-App gibt. Dann kann man oben, rechts oben ist dann so ein kleines Symbol, ja. Und dort kann man dann sagen, okay, jetzt schick das zu zu Chromecast, und schon erscheint das dann eben auf dem TV-Gerät, ja. Und dasselbe geht dann eben auch mit Musik, ja. Im Gegensatz zu dem Miracast kann man damit auch sehr schön Musik übertragen, allerdings natürlich über das TV-Gerät, beziehungsweise, und das ist das, was ich empfehle, wenn man ein Audio-TV-Receiver hat, separaten Verstärker, ja, dort anschließen, nicht direkt ans TV-Gerät, sondern über diesen Verstärker anschließen, dann kann man nämlich auch wunderbaren Sound genießen, der über das kommt, und ohne dass man das TV anschalten muss, denn man kann es steuern über das Handy komplett. Man kriegt zwar einige Informationen eingeblendet im TV, man muss es aber nicht benutzen, man kann es eben auch so nutzen. Der Riesenvorteil von Chromecast ist eben einstecken, und man kann es benutzen. Man muss nicht mehr viel machen, ja, es geht, solange man eben die Google-Anwendung nutzt. Ja, also auch mit dem Play Music und so weiter, da muss man schon schauen, ja, dass man dann eben die entsprechende App nutzt, ja, und dann geht das. Ja. Das geht auch mit Chrome übrigens. Mit Chrome kann man ebenfalls Daten hinschicken. YouTube-App habe ich schon gesagt, Netflix in den USA, Hulu Plus in den USA, Pandora in den USA. Das ist noch der große Hinderungspunkt. Also Chromecast selbst ist super einfach, geht alles wunderbar, aber es ist nur für die USA gedacht im Moment. Ja, im Moment offiziell nur für die USA. Ich habe gesehen in der Community, da hat jemand sich auch Chromecast geholt, ist damit offenbar auch sehr zufrieden. Super, herzlichen Glückwunsch. Aber es ist eben nun mal nicht offiziell. Das heißt, sowas wie Netflix und Hulu kann man nur mit Tricks dann sehen, und man befindet sich auch in einer rechtlichen Grauzone dann. Ja, also eigentlich nichts, was man wirklich empfehlen kann. Ja. Solange Chromecast nicht offiziell gelauncht ist in Europa, ja, dann ja, wird es eben schwierig. So, Chromecast ist die ultimative Lösung für Leute, die eben ganz einfaches Handling haben wollen. Deswegen sage ich auch gleich, das ist die vielversprechendste Lösung. Ja. Aber so zwischendrin und gar nicht mal so selten, ja, ist das All-Share-System. Das ist ein System, proprietäres System von Samsung, ja. Und da es eben so eine unglaubliche Masse von Samsung-Geräten gibt und All-Share auch schon bei den Uralt-Geräten von Samsung integriert ist, ja, also uralt meine ich mit den ersten Android-Geräten hier, zum Beispiel das Tablet P1000, selbst das hat schon All-Share integriert, da ist es natürlich dann, hat es natürlich einen riesen Verbreitungsgrad und kann theoretisch von vielen Leuten benutzt werden. Einige machen das auch. Und da merkt man eben, dass Samsung sehr viel Marktmacht hat. Das mag man positiv oder negativ sehen. In dem Fall ist es positiv, weil egal, ob man einen Samsung Blu-ray-Player hat, ja, oder ein neuerer, besserer DVD-Player, ja, oder Recorder, beziehungsweise ein TV, neueren Datums, alle haben dieses All-Share integriert und man kann unter den Geräten die Daten austauschen. Und das ist eigentlich dann eine ganz tolle Sache. Das All-Share-System selbst ist sogar kompatibel mit Miracast. Ja, also eingeschränkt, ja, aber man kann zum Beispiel auch von einer Miracast-Anwendung auf oder beziehungsweise von einem All-Share-Gerät, beispielsweise einem P1000, dann Daten übertragen an einen Miracast-Empfänger. Ja, das ist eine, und auch DLNA spielt damit rein. Ja. Das heißt, man kann einen offenen freien DNA-Server aufsetzen, ja, und kann dann mit diesem DNA beispielsweise am Computer eben auch mit den All-Share-Geräten kommunizieren. Auch das ist eine fantastische Sache. Wie gesagt, DLNA ist eigentlich der offene, gute, in Anführungszeichen, Standard, den man eigentlich nutzen sollte, aber ja, und das ist ja jetzt das Problem. Das mit dem All-Share ist eben für, auch wenn das alles kann und eigentlich so wie die ideale Lösung klingt, ideal ist allerdings nicht, weil es nicht Open Source ist, sondern eine proprietäre Lösung. Es gibt allerdings ein offenes Framework, den die Entwickler nutzen können und somit eigentlich in ihre Produkte das ohne weiteres einsetzen können. Und hier sehe ich jetzt, rufe ich jetzt die All-Share Anwendung auf in meinem Galaxy Tab und dann sehe ich eben mein Gerät, das Galaxy Tab, und meinen Router, weil der hat einen DLNA-Anschluss drin und den könnte ich jetzt aufrufen, wenn also in dem USB-Anschluss von einem Router zum Beispiel ein USB-Stick mit Multimedia-Daten ist, dann könnte ich das hier jetzt aufrufen, könnte mir das anschauen. Ja. Ich kann hier, und jetzt wird's kompliziert, ich kann hier auswählen den Server und das Display-Device, kann also festlegen, wo das angeschaut wird. Und hier versagt es eben beim meisten schon. Ja? Wie jetzt ein Ansichts-Device? Ja klar, ich möchte doch das jetzt sehen. Also zack. Ja? Warum kann ich jetzt etwas auswählen? Zack. Man kann das halt so, ja, sagen wir mal, routen, ist vielleicht nicht der korrekte Ausdruck dazu, routen auf andere Displaygeräte, weil man könnte ja zum Beispiel ein Samsung TV haben, ein Samsung Handy, ein Samsung Tab. Ja, und dann könnte man diese Daten sagen, okay, ich möchte jetzt von dem Server meines Routers, ja, das ist mein Server, zack, von dem Server möchte ich das jetzt sehen auf diesem Device. Ja, und dann wird es eben dorthin geleitet. Aber ihr seht schon, da sind eben für viele für viele Leute wiederum ein Problem, ja. Das ist für viele Leute wiederum ein Problem, dass die eben diese Server Kleingeschichten eben so nicht erkennen. Ja. Dabei ist das eine ganz feine Sache. Ich habe hier zum Beispiel auch eine Samsung Kamera, ja, so eine Kompaktkamera. Und siehe da, die hat einen Wi-Fi-Anschluss, ja, und ich kann dort einstellen, tada, All Share, ja, kann also All Share Play hier zum Beispiel aktivieren und dann sagt er mir hier, was ich damit machen kann. Sie können Fotos von Ihrer Kamera auf All Share Play hochladen, melden sich bei bla bla bla. Also das heißt, All Share Play ist in dem Fall ein Service über eine Website. Und da kann man auch mit All Share wiederum drauf zugreifen. Ja, das ist jetzt sehr kompliziert, ihr seht schon. Kann aber auch direkt zugreifen, ja, auf dieses Gerät per Wi-Fi und eben dann dieses dieses All-Share-System. Also man muss schon Zeit investieren als Normalanwender, bis man das alles so hinkriegt, wie man das gerne hätte. Ja, das muss man schon deutlich sagen. Ja. Aber es ist eine Möglichkeit, es ist eine Lösung und die ist teilweise halt sehr, sehr gut. Ja, das All-Share. Also einfach Chromecast. Wenig Möglichkeiten, sehr hohe Einschränkungen, extrem wenige Geräte sind kompatibel, extrem wenige Dienste sind kompatibel. Miracast, einige Dienste, beziehungsweise Dienste eigentlich nicht, einige Geräte sind kompatibel. Ja, Aufwand relativ hoch, kompliziert zu bedienen. Im Moment noch. Google könnte es ändern, hat wohl kein Interesse daran wegen Chromecast. Allshare, proprietär, hauptsächlich auf Samsung-Geräte beschränkt und funktioniert gut, allerdings ein bisschen undurchsichtig am Anfang, man kann sich aber dran gewöhnen. So. Also, perfektes System gibt es nicht und deswegen, ich sag ja, wenn man einfach nur sein Bild vom Tablet oder vom Handy ans TV-Gerät bringen will, einfach HDMI-Kabel rein. Ja. Ist zwar vorsintflutig, die Bedienung ist schlecht, weil man musste dann ans Tablet. Ja. Aber ja, es gibt, glaube ich, auch App-Lösungen, wo man zum Beispiel sein Tablet mit dem Handy fernsteuern kann. Ja. Ähnlich wie Wi-Fi-Maus, wo man von seinem Tablet oder Handy die PC-Maus steuern kann und auch einige andere Funktionen. Und damit könnte man dann zumindest ein bisschen Komfort wieder reinbekommen. Ja. Ich glaube, das wird jetzt ganz so, sag ich mal, zufriedenstellend sein jetzt hier. Aber ich schätze mal, eins habe ich vergessen. Also wer jetzt sagt, okay, das ist alles nix und offen ist es schon gar nicht und Open Source schon mal gar nicht, der kann hingehen und kann einfach selbst mit einem DLNA-Server arbeiten. Miracast kann mit einem DLNA-Server kommunizieren. Allshare kann mit einem DLA-Server kommunizieren, Chromecast nicht. Ja, aber zumindest mal da sind dann etliche Geräte mehr schon an Bord, die angesteuert werden können und in das Netzwerk integriert werden können. Aber der Konfigurationsaufwand ist dann halt schon einigermaßen hoch. Gut, also, dann gehe ich mal weiter zu den News. Und zwar einmal Tipps für den neuen Homescreen bei Android KitKat 4.4. Ja. Da haben sich die Jungs bei Android Central, die übrigens sehr aktiv waren jetzt hier in der letzten Woche, ganz klar. Ja klar, Nexus 5 und KitKat, ja Wahnsinn, da haben die einiges zu tun. die haben hier ein paar Tricks gefunden, wie man das Ganze noch ein bisschen verbessern kann. Ja, zum Beispiel das neue Anordnen von den Homescreens geht alles ein bisschen anders da jetzt und auch ein weiteres hinzufügen, ja. Google Now ist jetzt immer ganz links, ja, ist immer Google Now auf dem Homescreen und der Launcher ist entsprechend auch dann kein richtiger Launcher mehr und ich habe da schon mal das angesprochen. Der neue Launcher ist im Prinzip Google Search. Damit hat man eine direkte Verbindung zu Google Search und das kann ich mir vorstellen, ist halt nicht bei allen so beliebt. Ja, also Bisher kann man ja immer das Android-Gerät auch mit dem Standard-Android so ziemlich Google-unabhängig betreiben, aber mit dem neuen Homescreen-Launcher ist das nicht mehr so möglich. Man hat also Google Search praktisch immer integriert auf der Hauptoberfläche. Ich kann mir schon vorstellen, warum das ist. Da gibt es einige Patente, die zum Beispiel das Durchsuchen des Handys patentiert haben. Ja, also so das Durchsuchen von Web, Handy und so und Speicherkarte, ja, alles zusammen. Und da gibt's immer wieder Patentschwierigkeiten. Letztens wurden auch ein Patent zugesprochen, ja, Evil Company, ja. Und somit ist das jetzt eben nicht mehr möglich, ohne rechtliche Konsequenzen. Da hat sich wahrscheinlich Google-Ingenieur gedacht, ach super, dann machen wir doch einfach der Homescreen, machen wir die Google-Suche. Einfach, das ist die Google-Suche. So, und fertig. Ja, natürlich, wenn man die Google-Suche nutzt, dann kann das auch gemacht werden, weil das ist ja keine Gerätesuche mehr, sondern das ist ja Google Search. Ja, also, gut, ne? Alles wunderbar, aber das heißt auch, man hat immer Google Search drauf. Und wer das nicht will, der kann einen neuen Launcher da installieren. Und wie man den dann als Default einsetzt, das hat ebenfalls Android Central schönes Video gemacht dazu. Ist eigentlich ganz, ganz einfach, auch bei Android 4.4. Und somit könnt ihr auch einen Google-freien Launcher bekommen sozusagen. Auch einer, der den Look zum Beispiel nachmacht. Ich habe ja auch schon einige vorgestellt, die den Stock-Android-Look imitieren. Ja, auch auf anderen Geräten, die eben gar keinen, sagen wir mal jetzt einen 4.4 laufen haben. Ja, gibt es aber eben trotzdem die Möglichkeit, dass es so aussieht. Und eben da den Vorteil, dass es eben kein Google Search ist, sondern dass es ein richtiger Launcher ist. Und dann verschwindet auch das Google Now auf der linken Seite, wenn man das eben nicht haben will. Ja. Das ist übrigens sehr, sehr kurios, finde ich, dass das einfach so integriert wird. Und das hat mich auch sehr gewundert, muss ich sagen, dass es gemacht wird. Das ist ja schon fast wie bei dem HTC das Blinkfeed. Ja. Und das stoßt nicht bei allen Leuten auf Gegenliebe. Ja, muss man ganz klar sagen. Man hat natürlich seine Vorteile und es wird auch vielen Leuten Google Now näher bringen, die vorher gar nichts darüber gewusst haben. Die werden jetzt sagen, oh, was ist das? Ey, da sind ja alle meine Sachen, die ich brauche. Super, cool. Ja, ich kann es schon ein Stück weit verstehen, dass es gemacht wurde. Nur, naja, okay. Das muss so abschalten, wäre doch gar nicht schlecht. Ne? Wenn man es nicht will. Was ganz toll ist bei KitKat, ist das relativ einfache Screen Recording, das möglich ist. Ihr habt richtig gehört, und zwar nicht nur Screenshots, sondern MP4-Files, Videos von den Sachen, die ihr am Screen seht. Und das ist recht einfach zu machen. Ihr müsst das SDK installieren, also das Developer-Kit. Ja, das gibt kostenlos, kann man also einfach zack, zack machen. Ja, und dort könnt ihr dann eine Funktion aufrufen, ja, die wie heißt es nochmal? ADB, Shell, Screen Records und dort dann den Dateinamen angeben und schon fängt der an zu speichern. Ja, man kann auch sagen, okay, jetzt hier 20 Sekunden speichern und dann automatisch beenden. Ja, Default ist 100 Sekunden und damit könnt ihr dann einfach den Screen eben als Videodatei abspeichern. Coole Sache, finde ich. Warum nicht früher? Warum dauert das bis also so lange? Ja? Verstehe ich nicht ganz. Ne? Aber gut. Na denn, ich hoffe, dass es übrigens auch mit dem Nexus 4 geht. Das hat sich jetzt hier bezogen auf Nexus 5 mit 4.4, aber ich denke, dass es eine reine Softwaregeschichte ist und dürfte bestimmt kein Problem geben mit dem Nexus 4. Hoffe mal, dass ich da recht habe. Einige Benutzer sind gar nicht so begeistert von 4.4, beziehungsweise, dass es das nicht für das eigene Handy gibt, nämlich für das Galaxy Nexus. Und ich kann es verstehen, ja klar, die 18 Monate sind vorbei und Google hat sich eben dran gehalten, will jetzt eben kein 4.4 jetzt bringen für das Galaxy Nexus, aber es ist schon, ich habe es schon mal angesprochen, ist ja schon der Hammer, dass es ein optimiertes System gibt für Low-End-Handys und dann wird das Gerät, das viel mehr Leistungsdaten hat als vorgegeben, eben nicht unterstützt. deswegen gibt es jetzt eine Petition, oder gab es eine Petition, da haben etliche Leute unterschrieben, 13.500 Signaturen, ja, und über 3.500 Kommentaren. Das Ganze wurde jetzt auch ausgedruckt von Max Duckwitz und hat das Ganze auch zu Sundar Pichai geschickt an Google, und es war mal auf eine Stellungnahme. Und ich denke, Sundar muss sich da rechtfertigen vor der Community, so Massen von Zuschriften. Und dass es auf jeden Fall geht technisch und das nicht mit dem Text Instrument Chips per se zusammenhängt, das werden wir in den nächsten Wochen auch sehen. Die ersten ROMs sind ja schon draußen, ja, und die offizielle ROM-Version, die wird sicherlich auch bald umgesetzt werden, wenn es nicht schon passiert ist zu dem Zeitpunkt, wo ich hier spreche. Von daher ist es technisch wohl kein Problem, eher so eine Support-Geschichte, die dann Google eben vermeiden will, aber tja, ich denke, die Petition ist richtig, ist wichtig, die Google soll schon sehen, dass es auch Leute gibt halt, die die Unterstützung etwas länger wollen, ja, und man darf zu Recht auch auf die Konkurrenz zeigen, ja, auch wenn Funktionen fehlen und man von einem richtigen Update eigentlich so nicht sprechen kann, weil es eben nicht die gleiche Betriebssystemversion ist, sondern eine kastrierte Betriebssystemversion. So hat die doch die Versionsnummer und die Leute sind zumindest mal mental zufrieden und es gibt auch dann wenigstens ein paar Designänderungen, die mit übernommen werden, ja, und andere Geschichten, und nur das, was eben nicht geht oder nicht vernünftig funktionieren würde, das wird dann eben rausgelassen. Das könnte Google auch machen, sehe ich eigentlich kein Problem, dass es nicht gehen soll. Zumindest bei den eigenen Geräten, bei der Nexus-Reihe, darf man das eigentlich erwarten. Ja. Wer das Nexus 5 in den nächsten Tagen bekommt, der sollte sich gleich überlegen, ob er den Bootloader entsperren will oder nicht. Ein Bootloader-Unlock ist absolut ganz leicht möglich. Auch hier ist SDK installieren, ADB Reboot minus Bootloader, dann Fastboot OEM Unlock und schon ist das Teil frei. Also man muss noch ein paar Schritte ausführen am Bildschirm vom Handy oder vom Tablet, das dann erscheint. Ja gut, Nexus 5 ist natürlich vom Handy, klar. Und dann ist die Sache gegessen. Ja. Allerdings werden dabei alle Daten gelöscht, die auf dem Gerät sind, deswegen am besten gleich am Anfang machen, wenn man das vorhat. Und bitte nochmal überlegen über die Risiken, die das Ganze auch mit sich bringen kann. Dann ja, wenn der Bootloader nämlich entsperrt ist, dann kann ganz einfach alles Mögliche draufgeklatscht werden. Ja, auch wenn man das zum Beispiel nicht will, beispielsweise Handy wird gefunden irgendwo, und Bootloader ist unlocked, zack, und schon geht's hier rund. Ja, kann jemand eine andere Firma drauf machen oder irgendwas, um die Daten auszuspielen, etc. Geht alles ohne Probleme. Ja. Also, selbst dran denken, was man aufgibt, wenn man einen Bootloader entsperrt, dass es nicht mehr ganz so sicher ist, aber auch, ganz klar gesagt, so schlimm ist es nicht. Da ist Rooten schon sehr viel schlimmer, was die sicherheitstechnischen Bedenken angeht, ja. Aber wenn man es vorhat, hier sowas zu nutzen, beispielsweise wenn man eine neue Version mal wieder schneller installieren will und nicht auf die OEM warten will, dann sollte man dann sollte man vielleicht das lieber am Anfang machen, damit man eben nicht hier die ganzen Sachen neu aufspielen müssen, man mit einem werksfrischen Handy da steht auf einmal. Jo, Arcos 101 XS2 Tablet mit Keycover ist jetzt, ja, eigentlich ist es schon auf dem Markt. Ja, in Großbritannien kommt es jetzt für 249 Pfund auf den Markt, bei uns für 249 Euro kosten. Und hat ein 10,1 Zoll Display mit 1280x800 Display Auflösung. Ist also okay, finde ich das, ja. Ein Quad-Core mit 1,6 GHz ist auch noch okay. Kommt mit einem Coverboard, also ein Keyboard-Cover, ja, das man eben ganz normal zum Tippen benutzen kann, aber auch gleichzeitig eben als Cover. Und 2 GB Arbeitsspeicher, 60 GB Speicher zum Ablegen von Daten, wird ausgeliefert mit 4.2.2 Jelly Bean, Wird bestimmt geupdatet werden. Akkus lässt sich da eigentlich nicht lumpen. Und Google Apps sind auch alle drauf. Das heißt, da ist auch der Market vorhanden und so weiter. Nicht wie bei einigen alten Arcos-Geräten, ja, dass da der Market fehlt. Alles drauf. Wunderbar. Toller Preis. Tolles Tablet für, also Mid-Range würde ich mal sagen. Ja, High-End ist es sicherlich nicht. Aber die Besonderheit eben das Keyboard-Cover. Wie oft habe ich schon ein normales Keyboard vermisst? Auch beim kurzen Websurfen, ja, möchte ich doch alles mal was tippen. Ja. Ich bin halt mal nur da am Blocken und so weiter, ja. Und da würde ich mir schon wünschen. Jo, also, Arcos. Ich hab's immer wieder gern mit Akkus. Ich mag Akkus irgendwie, ja. Display kann man sich angucken. Bloß bei dem 101 XS2 ist das Display sehr, sehr gut. Braucht man also keine Bedenken zu haben. Ja, nicht abschrecken lassen von manchen Akkusgeräten, die so in den Geschäften rumliegen, die alten, wo das Display einem noch Kopfschmerzen innerhalb von 5 Sekunden verursacht, wenn man es anguckt. Das LG G-Pad 8.3, ja, das hat einen schönen Review erfahren von Android Central, sehr zu empfehlen, mal angucken. Also auf dem Bild haben die hier dieses Tablet positioniert. Ich würde es so nicht hinstellen. Ja, ein Windstoß und das fliegt auf die Straße. Uah. Nein, nein, nein, da hätte ich viel zu viel Angst. Oder ein Zittern beim in die Hand nehmen und schon ist es weg. Nee, nee, nee, nee. Aber wichtiger ist, dass die Leistungsdaten natürlich von dem Gerät, das hat wie gesagt 1% ausgiebig getestet, die 4600 mAh Batterie, also beziehungsweise Akku, das ist schon sehr, sehr interessant, ja. Eine Kamera 5 Megapixel, so gut für ein Tablet ist es vielleicht noch akzeptabel, ja. Ansonsten ziemlich, also ich finde schnieke, sieht schön aus, aber könnt euch ja selbst eine Meinung darüber bilden. $349 kostet das Ganze. Ich hoffe, das wird bei uns bestimmt auch bald rauskommen. Muss mal gucken, ob es vielleicht sogar schon ein Release-Datum gibt. LG G-Pad. Gucken wir mal. Das 8.3. Ach, das gibt's ja schon. Als Vorbesteller kann man das nehmen. Ja, also man kann es schon vorbestellen. Sogar 299 kostet es bei uns. Gibt's in Schwarz und Weiß. Ja. Ja, 8,3 Zoll Full HD IPS Display, 1,7 Gigahertz Snapdragon 600 Quad Core Prozessor, das ist auch okay. Knock-on-Funktion, ja okay, das kennen wir schon vom LG Optimus G, ja, draufklopfen, dann geht's an. Multi-User-Funktion hat es auch drin, das dürfte ja aber auch am verwendeten Android liegen an der Version. Und ja, mehr steht leider hier bei dem großen Retailer jetzt noch nicht drin. Aber für 299 Euro ein 8,3 Zoll Tablet ist eigentlich gar nicht schlecht. Wem 7 Zoll zu klein ist und 10 Zoll viel zu groß, der wird bei dem 8 Zoll bestimmt seine Freude dran haben. Ja, dann habe ich noch ein paar Zahlen für euch. Schon lange nichts mehr hier gesagt. Keine großen Lobeshymnen mehr losgelassen. Aber Talk Android schreibt hier, keine andere Technologie wächst so schnell oder ist so schnell gewachsen wie Android. Ja, damit wohlgemerkt Technologie, ja, ausgesagt. Und das ist schon mal gar nicht übel. Ja, ziemlich großes Kompliment, würde ich da mal behaupten, ist es. Das wird nämlich da auch verglichen mit anderen Sachen, wie zum Beispiel PS3, Wii und so weiter, wie da die Zuwachsraten sind. Was, ja, also Facebook kommt etwa noch in die Nähe, aber selbst das wird überholt von Android, ja, von den Zuwachszahlen, ja, und das ist also faszinierend. Also ich meine, es werden mehr Android-Geräte verkauft, Steigerungen, ja, als Facebook, als Leute sich bei Facebook anmelden. Und ich meine, das eine ist kostenlos, einfach so, ja, kann man machen, jeder wie will, und das andere muss man Geld hindrücken und trotzdem ist es mehr, wird es mehr genutzt, beziehungsweise ist das Wachstum wesentlich größer. Ja. iOS kommt dann eben als Dritter auf mit 700 Millionen, ja. und Symbian, ja, Symbian, seit Bestehen wohlgemerkt, ja, 450 Millionen, das ist alles seit Bestehen, ne? iPods 367 Millionen, Wii mit 100 Millionen, ja, PS3 mit 78 Millionen und so weiter und so weiter und so weiter. Und also das sind irre Zahlen, ja. Zum Vergleich PC 79 Millionen, ja. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Da muss ich sagen, einige haben schon recht gehabt, dass sie gesagt haben, also der Mobilbereich wird den Bereich Computer daheim ablösen, den Desktop-Bereich, ja. Ist für viele schon Realität. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Ich brauche mein Gerät vielleicht, weil ich auch Content produziere, statt ihn nur zu konsumieren. Aber klar, das Gros der Menschen hört eben die Sachen, ja. Das macht ja auch nicht jeder einen Android-Podcast, ne? Und zum Glück, ne? Und die Leute hören sich das an, und dafür sind natürlich die Tablets und die mobile Geräte viel besser geeignet, als sich daheim an den PC zu sitzen und dann den Podcast zu hören, beispielsweise, ja. Oder das wird klar. Also auf jeden Fall ist es trotzdem faszinierend, finde ich, wie schnell Android wächst als Technologie an sich. Da kriegt man fast schon Angst, ja. Und das Bild hier mit der Android Army, das ja, es bleibt einem dann schon im Gedächtnis irgendwo hängen. Ne? Ja, wer Spaß mit seinem Android haben will, der greift öfters mal zu Games. Im Moment zum Beispiel zu empfehlen auch Rayman Fiesta Run. Ja, ist jetzt verfügbar auf Android. Rayman und die Raving Rabbits, das ein gleicher Brand ist, ja. Die erfreuen sich ja großer Beliebtheit, zum Beispiel auf der Wii und anderen Konsolen. Und jetzt gibt es eben da einen Ableger auf Google Play. Und klar, wie immer ist das natürlich total abgedreht, aber es bleibt seinem Jump-and-Run-Plattform Prinzip treu, und das scheint auch gut rüberzukommen auf dem Touchscreen, gut angepasst zu sein. Ja, wie immer, lustige neue Abenteuer sind da drin, ja, neue Aufgaben, neue Möglichkeiten beim Gameplay, ja, die Grafik wirkt sehr, sehr schön, ja, das ist auch nicht nur ein Werbe-Gag, was die da sagen, sondern man sieht es auch gleich bei den Screenshots, sieht richtig toll aus, und das Ganze kommt auf 2,69 €. Und wenn man sich mal überlegt, dass man vor kurzem noch für so einen Rayman-Titel 40-50 € auf der Wii bezahlt hat, da muss ich schon sagen, wow. Ich hoffe, die Jungs können auch noch Geld verdienen. Da wird es einem wirklich als Spieleproduzent beziehungsweise als Konsolenfirma, ja, wie Sony, Nintendo und Microsoft, ich werd jetzt langsam nervös werden. Ich meine, die sind schon ziemlich nervös. Ja, so ist es nicht. weil wir gerade bei Sony sind, Sony bestätigt übrigens Update-Pläne für ihre Geräte, und zwar einmal auf 4.3 und auch auf 4.4. Ja, also 4.3 kommt auf eine Reihe von Xperia-Geräten, sehr viele sogar, sehr schön. Also ab T aufwärts, ja, Xperia Z Ultra natürlich, Z1 ist ganz klar, ja, und zwar beginnt es schon nächsten Monat mit dem Update. Das wäre ziemlich schnell. Das TTX und das Xperia V, das wird direkt einen Sprung von 4.1 auf 4.3 machen, also keine Angst. das 4.4, das wird jetzt nur auf das Xperia Z, ZL, Tablet Z, Xperia Z Ultra und Xperia Z One kommen. Ja, wann? Das ist allerdings noch nicht ganz klar. Ja. Das heißt, in Verbindung mit der Meldung über 4.3 kann man davon ausgehen, dass zuerst auf diesen Geräten 4.3 erscheint und irgendwann dann 4.4. Das ist von der Geschwindigkeit her nicht ganz so toll. Ja. Aber immerhin muss man sagen, Sony hat hier eine ganze Palette von Geräten, die sie zumindest mal auf 4.3 updaten und auch schon mal gesagt, dass die High-End-Geräte auch alle 4.4 bekommen, und das ist ja schon mal was. Jetzt muss man halt sich ein bisschen gedulden, und ja, dann werden wir sehen. Immerhin. Man gibt sich ja schon mit kleinen Brötchen zufrieden. Ne? Samsung gibt sich aber nicht damit zufrieden, die Prozessoren bei anderen einzukaufen. Ja, bisher mussten sie immer wieder mal ausweichen bei Produktionspaletten auf Prozessoren von anderen Anbietern, wie zum Beispiel den Snapdragon, ja, zusätzlich zu seinen Exynos-Prozessoren, ja, die sie eigentlich hier haben. Ja. Also Samsung produziert ja auch eigene Prozessoren. Ja, und die Samsung Exynos, und die sind eigentlich ziemlich gut sogar. Aber offenbar haben die nicht genug Kapazität und somit tun die immer wieder bei verschiedenen Märkten statt ihren meiner Meinung nach besseren, schnelleren Exynos-Prozessoren die Snapdragon-Prozessoren einsetzen. Ja. Und jetzt möchte Samsung auch einen eigenen 64-Bit-Prozessor und ist bereits dran, den zu also herzustellen. Ja. Und damit wird sich also Gerüchten zum Trotz Samsung nicht vom Prozessorgeschäft zurückziehen, sondern ganz im Gegenteil verstärkt in die Zukunft investieren. Sie werden es jetzt zwar nicht übers Knie brechen, was ich auch sehr, sehr gut finde, aber es wird ein Samsung Exynos 64-Bit-Prozessor geben. Das ist schon eine gute Aussage, finde ich, und man sollte das also werten, als Samsung wird sich eben nicht zurückziehen, sondern weiter loslegen. Basiert übrigens auf dem ARM-Core natürlich, ja, auf dem ARM-Core, und hat aber ein eigenes Chip-Design, wenn man so will, was das Ganze dann eben sehr interessant machen wird. Ja, ich sag's mal vorsichtig. Ich glaube, das Ding haut einfach alles weg, was dann auf dem Markt ist, wenn das Teil rauskommt. Ja, so wie der jetzige Exynos-Prozessor das auch macht, wenn es doch nur genug gäbe. Ja. SMS in Hangouts. Juhu, abschaltbar. Ja, ich hab's ja schon gesagt. Also das ist einfach ein Muss, dass man das machen kann, und man kann's machen. Für die Leute, die nicht auf einmal aus Versehen eine Telefonrechnung bekommen wollen, die sich gewaschen hat, man kann die SMS-Funktion ausschalten, damit man sicher sein kann, dass man auch keine SMS verschickt. Das wird das Erste sein, was ich mache nach dem 4.4-Update. SMS, brauche ich nicht. Zweitens, schon gar nicht über Hangouts, wo ich nicht mehr dann weiß, ob das jetzt über Hangouts kostenlos verschickt wurde oder ob ich hier bald kein Geld mehr auf dem Konto habe, weil ich zu viel SMS verschickt habe. Ne? Geht nicht, kann gar nicht sein, sowas. Ne? Nicht jeder hat eine SMS-Flatrate, und eigentlich braucht man die auch nicht, weil die muss man bezahlen, und das brauchen wir heutzutage nicht bei den vielen Messenger, die kostenlos die Nachrichten ausliefern. Gut, aber die SMS-Funktion ist eben verlangt worden von den Benutzern, verstehen kann ich es nicht, aber sie ist da. Gut, dass Google wenigstens daran gedacht hat, das Ding auch auszuschalten, so dass man sicher sein kann, dass man das ja nicht benutzt. Gut, danke. Warum das zum Beispiel gut ist, wenn wir auch noch bei den Community-Geschichten klären, da gibt es nämlich schon die ersten Horrormeldungen zu Hangouts. Ja, SMS. Google Now kommt bald mit noch mehr Funktionen, zumindest wenn man das Gerät in Englisch-US hat, natürlich noch mehr, wenn man auch in den USA wohnt. Und zwar werden da, warum jetzt gerade am November 13. das erwartet wird, kann ich auch nicht sagen, aber dort werden offenbar neue Features erwartet bei Google Now. Ja, vielleicht gibt es ein Update oder irgendwas, ich weiß es nicht genau. Was genau wird ist hier nicht genannt, aber man darf schon mal gespannt sein. Man darf gespannt sein über etwas, was man nicht weiß. Ne? Ist ganz gut, ne? Ja, es wird hier spekuliert über mehr Restaurants beziehungsweise über mehr Location-Empfehlungen, also wo man eben jetzt ist. Ja, und auch die Umrechnungen sollen besser sein. Ja, und Google Now soll jetzt auch zurückfragen können, so dass man also beispielsweise die haben jetzt ein Beispiel gemacht, zum Beispiel wenn man dann sagt Text Robert, ja, und dann hat man mehrere in seiner Liste mit Vornamen Robert, und dann wird man gefragt, which Robert, Oder zum Beispiel, did you mean Robert Smith or Robert Nazarian? Und dann kann man nochmal antworten. Also es ist ein bisschen interaktiver. Ja. Und Google Now fragt eben nochmal zurück. Ich hoffe, das wird nicht so ein Riesengequatsche dann geben, ja. Also, dass man am Schluss dann sagt, ja, navigiere mich nach Berlin, ja, zack. Und dann, welches Berlin? Nein! Das wollen wir bitte nicht haben. Ne? Dann gibt es ein Streitgespräch im Auto bei mir und dann fliegt das Handy aus dem Fenster, das kann ich sagen. Ja. Asphalt 8 gibt es jetzt kostenlos im Play Store. Da würden sich einige jetzt vielleicht sogar ärgern drüber. Was? Ihr ärgert euch über eine kostenlose App? Ja, denn einige haben nämlich dafür was bezahlt und jetzt gibt's die App kostenlos. Ja, das kommt daher, weil anscheinend die Downloadzahlen nicht so hoch waren, wie sich die Firma das eigentlich erhofft hat. Deswegen gibt es jetzt für die Leute, die gedacht haben, dass selbst 99 Cent zu teuer sind für so ein Spiel, ja, die Möglichkeit eben, sich das Spiel kostenlos herunterzuladen, aber natürlich nicht mit allem freigeschaltet, sondern da muss man sich einiges arbeiten, beziehungsweise dann wieder freischalten lassen gegen Geld im Spiel, ja. Ha! So einfach ist es natürlich nicht, also vielleicht können die anderen doch dann sich ein bisschen beruhigen, keine Panik, es ist zwar kostenlos, aber irgendwie doch nicht kostenlos. gut, wie liegt man in der Zeit? Oh ja, gut, dann kann ich weitermachen. ein neues Google Keyboard ist übrigens zum Update bereit. Wie kriegt ihr das Update? Ihr folgt dem Link bei mir hier. Das ist ein offizieller Play Store Link. Und dort drückt ihr auf den Button Installed. Genau, also obwohl da nicht steht Update und ihr das ja schon drauf habt auf eurem Handy, trotzdem auf Install klicken und schon wird das Update an euer Handy gestartet. Ihr müsst da aber über die Web-Oberfläche gehen, ja, nicht über das über die Play Store App. Ja. Dann kriegt ihr das Update. Vorsicht gleich mal, da ist ein Bug drin. Bei der deutschen Tastatur ist es so, dass es nur QWERTY gibt. Ja. Bei der Großschrift. Sobald ihr dann das erste Mal getippt habt und das schaltet auf kleine Buchstaben um, dann erscheint das Z oben, wenn ihr alles richtig eingestellt habt. Ja. Aber da ist ein Riesenbug eben drin, was die deutsche Tastatur betrifft. Die deutsche Tastatur ist eben keine deutsche Tastatur, sondern es ist eine englische Tastatur und oder eine amerikanische. Und deswegen nochmal eine Warnung, das vielleicht jetzt nicht zu updaten. Offenbar hat sich Google da was dabei gedacht, dass eigentlich offiziell das noch nicht auszuliefern in unserer Region, weil das offenbar bei uns noch nicht bugfrei arbeitet. Ja, also ganz, ganz seltsam. Ja. Passt mal auf, wenn ihr das dann habt. QWERTY groß und QWERTY klein. Ja, wenn ihr die Kleinschrift schaltet. Okay, ich hab's geupdatet, jetzt muss ich damit umgehen. Ja. Was soll's? Ja, naja. Gut, dann war's das mit den News und ich komme mal zu der Community-Geschichten. Da hat erstmal der Christian geschrieben, das Oppo N1, interessantes Smartphone, ja genau, das soll als Cyanogen Mod Edition im Dezember auch außerhalb von wo kam das raus? Korea, China, ich weiß nicht, erhält es dann, also international. Damit ist eben schon mal es ja interessant für Europa. Ja. Insgesamt 5,9 Zoll Full HD Display hört sich schon mal sehr gut an. 13 Megapixel Kamera. Ich habe darüber auch schon mal berichtet. Ein ziemlich gutes Gerät, wie ich finde. Und das Besondere ist, die Cyanogen Mod wird damit ausgeliefert werden. Ja, und damit ist es eines der ersten offiziellen Geräte oder das erste offizielle Smartphone, das mit Cyanogen ausgeliefert wird. Wahnsinn, cool. Bin mal gespannt, was die Netzbetreiber bei uns dazu sagen und ob das und ja, ob das nicht irgendwie bei uns da noch ein paar Steine in den Weg gelegt bekommt. Ja, ich hoffe es mal nicht. Dann kam noch eine Meldung vom Stefan rein. Gerücht Google Play Store künftig auf dem BlackBerry verfügbar. Ja, der reguläre Play Store. Bisher war es ja so, dass man zum Beispiel auf dem, wie hat das Teil nochmal geheißen, dieses Tablet was, glaube ich, ja, da konnte man auch schon mal Android-Apps draufladen, allerdings das Playbook, ja. Allerdings ging das über den eigenen BlackBerry World, also den App Store von BlackBerry. Und jetzt verdichten sich die Gerüchte, dass es eventuell eine direkte Unterstützung vom Play Store von Google geben könnte. Wie das allerdings funktionieren sollte, das ist mir noch ein bisschen rätselhaft. Ja. Da müsste ein Emulationslayer dann quasi im Handy liegen. Ja. Ich weiß nicht, warum BlackBerry dann nicht endlich mal Nägel mit Köpfen macht und einfach auf Android umsteigt. Sie können ja eine eigene Version anbieten von dem von Android, die schwer modifiziert ist, wie zum Beispiel das Fire OS vom Kindle. Ja. Und damit haben die ja dann quasi trotzdem noch ihr eigenes System, aber die Apps würden dann laufen. Wie das dann aussieht mit der mit so einer Emulation Layer, ob da das dann zufriedenstellend funktioniert, vor allem bei nativen Apps, das darf dann eben noch bezweifelt werden. Und wie gesagt, warum nicht gleich dann auf Android umsteigen oder für die Kunden, warum nicht gleich ein Android-Gerät kaufen? Ja. Also ich weiß nicht. Dann Hangouts SMS Chaos, die erste. Ich bin voll und ganz davon überzeugt, dass es noch mehr Chaos geben wird. Der Robert hat allerdings schon mal eine Nachricht geschrieben, die ganz interessant ist, als eine kleine Warnung sozusagen, kleine Warnung an die Nexus 5 Besitzer, schreibt er, denn Hangouts macht Gruppen SMS zu MMS. Ja, das sind vielleicht noch nicht alle. Hangouts kann ja auch MMS verschicken, ja, wenn zum Beispiel ein Bild drangehangen wird. Ja, wenn man eben jetzt die Gruppen-SMS-Funktion benutzt, dann macht Hangouts komischerweise aus diesen SMS eine MMS und wird darüber verschickt. Ihr könnt euch vorstellen, was das für Zusatzkosten verursachen kann, weil MMS eben anders berechnet werden, meistens viel teurer als SMS. Und das greift natürlich dann auch nicht für die SMS-Flatrates beispielsweise. Da dürften einige also ein schlimmes Erwachen bekommen, ja, wenn die das schon gemacht haben. Und das ist das erste Kapitel von einer Serie, die zeigen wird, warum SMS in einer Messaging-App, die ursprünglich gedacht ist, für kostenlose Nachrichten zu verschicken, nicht zu suchen hat. Entschuldigung. Nein, ist keine Schadenfreude. Dann Vodafone, so schreibt der Stefan nochmal. Vodafone stoppt die Bezahlung bei Google Play über die Telefonrechnung. Tatsache. Und in dem Artikel liegt auch tatsächlich mittlerweile eine Stellungnahme vor. So von heute auf morgen ging auf einmal bei Vodafone es nicht mehr, dass man die Apps über die Telefonrechnung bezahlen kann. Viele haben das genutzt, weil sie keine Kreditkarte haben oder keine Kreditkarte angeben wollten im Play Store. Und dann konnten die dann bequem über die Telefonrechnung die Apps bezahlen. Ja, das geht jetzt nicht mehr bei Vodafone. Offiziell ist die Aussage, wir können bestätigen, dass die Bezahlung im Google Play Store über Vodafone Rechnung seit Ende Oktober nicht mehr möglich ist. Die Abrechnung über EC oder Kreditkarte funktioniert nach wie vor. Da wissen die was nicht. Über EC-Karte funktioniert sie nicht. Google hat Änderungen an den Bedingungen für das sogenannte Operating Binning vorgenommen. Damit werden unsere Möglichkeiten eingeschränkt, auf Kundenreklamationen zu reagieren und sie vor illegalen Apps zu schützen. Folglich hat Vodafone die Abrechnung über Mobilfunkrechnung und Prepaid-Guthaben vorerst abgeschaltet. Ja, so ist es. Ich kann mir nicht helfen, aber es gibt jetzt die Google Play Store Guthabenkarten. Ja, die kann man wunderbar in verschiedenen Märkten kaufen. Im Supermarkt gibt es die teilweise schon, ja. Tankstellen. Da kann man sich dann sein Guthaben aufladen. Gibt es von 15 Euro, 25, 50 glaube ich sonst, die Staffelung. Kann man die also aufladen und dann eben benutzen, ja. Also, ich meine, ich wäre als Netzbetreiber dann auch sauer, wenn es jetzt zusätzlich noch diese Möglichkeit gibt, Apps zu bezahlen und ich dann keine Provision mehr kriege. Da wäre ich schon ja eine Crumpy Cat vielleicht. Aber ich möchte ja nichts gesagt haben. So Leute, jetzt komme ich zum zu der App der Woche schlechthin, ja. Ich bin begeistert, ich als Star Wars Fan, ja, hört vielleicht die eigentliche Interpretation, Tiny Death Star, ja, so heißt die App und ich meine, das ist wirklich ein fantastisches Game, nicht nur für Star Wars Fans, aber besonders für Star Wars Fans, ja, denn es ist offiziell lizenziert, das ist eine LucasArts App, wird natürlich über Disney dann gemanagt, ja, und die Originalcharakteren sind da natürlich drin, da kommt alles drin vor, von Chewie bis über Prinzessin Leia zu R2-D2 Stormtroopers, die Sandleute sind drin und sogar die Ewoks, alles vorhanden, ja, und die Storyline ist sehr kurios, man muss den Todesstern leiten, allerdings hat der Todesstern halt auch so seine Probleme, der muss nämlich rentabel sein, ja. Ja, kein böses Imperium ohne Kapitalismus, ganz klar. Und deswegen muss natürlich das alles gemanagt werden. Man muss die Kantina, ja, muss man natürlich managen, ist ganz klar, das sind Klassiker, das muss sein, ne? Und man muss auch Wohnbereiche unterhalten, ja, Servicebereiche beispielsweise. Viele andere sagen Karaoke-Bars beispielsweise gehen da noch und gleichzeitig aber auch seine imperialen Stockwerke pflegen, ja, wie beispielsweise dann eine Spionageabteilung, ja. Und andere Sachen und auch natürlich auch Waffen, ja, die super Geheimwaffe muss noch finanziert und gebaut werden, ja. Es ist alles nicht ganz einfach und zu alledem muss man auch noch die Gäste, die ankommen am Todesstern, ja, das kann auch schon mal Prinzessin Leia sein oder ein Chewie, ja, und muss die dann eben auf die gewünschten Ebenen bringen, ja, es sind also einzelne Stockwerke und muss die dann dorthin bringen, wo die wollen, damit die eben dort einkehren und Geld hinterlassen. Ja. Gleichzeitig muss man auch auf den einzelnen Stockwerken Menschen anstellen, die wiederum in den Quartieren wohnen. Da hat jeder seine eigenen Stärken. Ja. Und das heißt, man muss also genau gucken, wo man wen einsetzt. Ja. In welchem Bereich. Dann muss man eben auch dafür sorgen, dass der Nachschub rollt, ja, indem man eben zum Beispiel den Mitarbeitern in den jeweiligen Etagen dann Arbeiten zuteilt, die entsprechend lange dauern. Manche dauern nur eine Minute, manche dauern einen ganzen Tag, bis es bereit ist. Und damit dann eben wieder die Leute die gemachten Produkte kaufen können und man wieder Geld verdient. Ja, es ist ganz schön schwierig, so einen Todesstern zu führen. Ja, nicht nur, dass man sich um den Kommerz kümmern muss, man muss sich auch noch um das Imperiale, um die imperiale Unterdrückung kümmern, die muss ja auch funktionieren. Ne? Und da hat man alle Hände voll zu tun. Der Imperator persönlich gibt einem selbst, ja, Darth Vader natürlich, dann Befehle. Und der Imperator geht leider mit Darth Vader nicht ganz so zimperlich um, ja, und bringt ihn auch mal in die ein oder andere peinliche Situation. Auf jeden Fall sollte man direkt den Anweisungen des Imperators folgen, um da Missionen auszuführen, die wiederum Geld bringen. Ja, wobei wir dann jetzt beim Finanzsystem sind. Ihr könnt hier, wie so oft, eigentlich das Spiel komplett machen, ohne dass ihr Geld dafür ausgibt. Aber es gibt diese Imperial Bucks, ja, und die Imperial Bucks, die können zum Beispiel eingesetzt werden, um Abläufe sofort zu beenden, also sofort verfügbar zu machen, ja, oder andere Sachen zu kaufen in dem Imperial Store. Ja. Und damit könnt ihr dann eben selbst abschätzen, ja, wenn ihr Imperial Bucks braucht, könnt ihr die Was, wie wäre es auch anders da? Gegen echtes Geld in-game kaufen, ja. Und dann eben benutzen. Ihr kommt auch in manchen Bereichen im Spiel, auch im Spiel an Imperial Bucks, aber das ist eher selten. Das in-game Gold, das ihr habt, die könnt ihr natürlich im Spiel bekommen, noch und nöcher. Das ist bis jetzt, also in den Anfangsleveln, ist das eigentlich nicht so das große Problem mit dem Geld, muss ich sagen. Das kann sich aber durchaus noch ändern, weil es wird immer teurer, neue Ebenen zu bauen. Ja, und aber ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr eben langsam spielen wollt und kostenlos oder eben schnell, und dafür müsst ihr aber was abdrücken. Ja. Insgesamt finde ich die Idee halt schon sehr gut. Das Ganze ist im 8-Bit-Look aufgemacht, die Grafik. Und ich habe mir hier mal ein Video verlinkt, das ist komischerweise im Play Store nicht mit drin. Aber das Video da, also ich habe mich bald weggeschmissen vor Lachen. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr genial. Und da ist es also schon sehr lustig anzusehen, was da alles passiert. Und überhaupt diese ganze Star Wars Charaktere, ist alles ein bisschen durch den Kakao gezogen, ja. Den einen mag das zwar stören, ich finde es sehr, sehr schön, dass das nicht alles so bierernst ist. Also einfach genial, wenn der Imperator mal wieder Darth Vader zusammen pfeift, ne? Also einfach herrlich. Ja, übrigens ist diese Cut-Sequences, die es da gibt, die ihr freischalten könnt, wenn ihr besondere Aufgaben erledigt, die werden auch gesammelt in einem Album, könnt ihr auch schon später angucken. Manche davon sind ganz kurz und, naja, wenig toll, und andere sind einfach episch, wenn man Star Wars-Fan ist. Ja, das wollte man schon immer mal sehen, wie so einer den Hintern versohlt bekommt und so. Also große, große Empfehlung, deswegen absolute Top-App der Woche, meiner Meinung nach. Ja. Star Wars Tiny Death Star nennt sich das Ganze. Laufen tut es auch auf Low-End-Geräten. Es läuft auch auf dem P1000-Tablet. Allerdings habe ich da manchmal ein paar Grafikprobleme, ein paar Grafikfehler. Dann schließe ich das Programm und öffne es nochmal neu. Dann ist alles wieder okay. Also man braucht keine Mörder-Maschine jetzt dafür. Und das finde ich auch sehr positiv. Mit etwa 47 Megabyte ist es zwar nicht ganz so klein, aber auch nicht übermäßig groß. Und ich denke, das ist ein Spiel, das wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Ja? Und das wird bei mir sicherlich sehr lange, sehr lange in Benutzung sein, denke ich mal. Ich finde es einfach genial, ja. Ja, ich kann es kaum abwarten, bis ich da weiterkomme. Und ja, das ist aber ein Spiel, braucht man Geduld. Ja. Gut, jetzt hattet ihr Geduld und wart hier so lange dabei. Danke. Und ihr wisst, damit sind wir wieder am Ende vom Antcast. Wenn ihr mich erreichen wollt unter neue Infos habt oder Kommentare oder neue Themenvorschläge, her damit. Google Plus Community, Uncast Community suchen. Oder ihr schickt mir eine Mail, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Den GPG-Key findet ihr auf der Seite uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Und damit sage ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!